Am 14. August gab es Verhandlungen zwischen Lee Soo-young, dem Mitglied des Politbüros und stellvertretenden Vorsitzenden des ZK der Partei der Arbeit Koreas, der als Leiter der Delegation der PDAK die Demokratische Republik Kongo besucht, und Andimoba Sagani, dem Generalsekretär der Volkspartei für Wiederaufbau und Demokratie der Demokratischen Republik Kongo. Lee Soo-young übermittelte dem Parteichef der Demokratischen Republik Kongo die Grüße vom Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas Kim Jong-un. Andimoba Sagani bedankte sich tief dafür und bat den koreanischen Gesprächspartner darum, dem Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas Kim Jong-un die herzlichsten Grüße von ihm und seiner Partei auszurichten. Am Gespräch nahmen teil die Mitglieder der Delegation der Partei der Arbeit Koreas und der Geschäftsträger AI der TVRK in der Demokratischen Republik Kongo, Cho Yong-nam, sowie die Mitglieder der Führung der Volkspartei für Wiederaufbau und Demokratie der Demokratischen Republik Kongo, darunter der stellvertretende Generalsekretär Celestin Dundayaka-Sende. An diesem Tag gab die Volkspartei für Wiederaufbau und Demokratie der Demokratischen Republik Kongo zu Ehren der Delegation der Partei der Arbeit Koreas ein Essen.